Er schuf die Musik zur Sesamstraße und zu vielen Folgen der Sendung mit der Maus. Sein Eingangslied zur Sesamstraße, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, ist längst ein Klassiker im Kinderzimmer geworden. Ingfried Hoffmann, am 30. Januar 1935 in Stettin geboren. Hoffmann, der zu den bedeutendsten Komponisten und Arrangeuren in Deutschland gehört, war in den 1960er Jahren einer der führenden Jazzorganisten Europas, Gründungsmitglied des legendären Klaus-Doldinger-Quartetts. Und das ist eine, muss ich sagen, eine sehr spannende Erfahrung für mich geworden. Ich habe natürlich versucht, auf diesem neuen Arbeitsfeld, denn eine Oper, ich habe ein Musical geschrieben, ich habe einen eigenen Film gedreht, ich habe alles Mögliche gemacht, unendlich viele Schallplatten gemacht, als Studiomusiker, als Dirigent, also, aber eine Oper. Und so hat sich dann ergeben, dass wir eine Jazzoper kreierten, genannt Der Fischer und seine Frau. Und ich habe mich also sehr bemüht, wie sagt der Amerikaner, try, play like you never played before, play good. Und ich hatte natürlich sehr lange überlegt, wie kann ich diese Gemeinschaft erzielen zwischen Oper und Jazz, Ensemble. Es ist sehr gut gelungen. Die Kinder waren glücklich und die Erwachsenen waren geradezu begeistert, ne? Auf alle Fälle ist es tatsächlich die erste Jazz-Kinderoper. Das mit absoluter Sicherheit. Wer kommt denn auch auf so einen verrückten Einfall, nicht? Muss ich schon sagen. Ich habe mir da zwei Motive überlegt. Oder fangen wir anders an. Ich rede über Sesamstraße. Sesamstraße, das war die Überlegung, was kannst du machen? Musik für ein Kind sollte man erzählen mit einer Vorgabe, die die Kinder bereits haben. Was haben Kinder Vorgabe? Ich habe mir also lange überlegt, eigentlich, was Kinder kennen, sind im Allgemeinen die Märchen und vielleicht auch das, was in unserer Kultur, in unserer Tradition drin liegt, nämlich die Musik der Volkslieder. Es gibt ein Volkslied, das hat Mozart bereits geschrieben, nicht? Und das kennt eigentlich jeder. Aus diesem Motiv habe ich überlegt, könnte ich ein Vorspannmotiv erstellen, das wirklich beides beinhaltet. Aus diesem habe ich also gemacht. Geschichte ist also dann da drin. Und eigentlich aus meiner Sicht heraus, wenn ich zurückschaue, ist es eigentlich ein recht ungewöhnliches Leben gewesen, das ich bis heute geführt habe. Wer konnte sich damals vorstellen, dass ein Krieg kommt? Ein Kind sowieso nicht, aber mit 4 Jahren, weiß ich noch, in Stettin, kann ich mich erinnern, eine der wenigen Erinnerungen, dass ich mit meinem Vater an einem Rondel stand, wo Lautsprecher befestigt waren oben rundherum und mit lauter Stimme erschallte eine Information und mein Vater sagte, jetzt wird Krieg kommen, das ist schlimm. Das muss also gewesen sein, als ich so 4 Jahre alt war, denn es war 1939. Das ist eine der wenigen Erinnerungen an Stettin. Eine andere war die, dass mein Bruder, damals schon 10 Jahre älter, Ludwig Hoffmann, sich damals schon auf den Beruf als Konzertpianist vorbereitete. Er wollte unbedingt Musiker werden, aber eigentlich Organist. Und er hatte auch die Vertretung schon gemacht in der Jakobikirche. Und da habe ich eine zweite Erinnerung, dass ich nämlich wie ein Wahnsinniger hinter ihm herlaufe, mit meinen kleinen Beinen hinter dem doch 10 Jahre älteren Bruder, weil der zu seiner Jakobikirche läuft, wo er ja oben Orgel spielen muss. Und ich weiß noch, wir hetzten uns ab, ich natürlich noch mehr als er. Aber es ging darum, dass das Brautpaar unten bereits auf dem Platz vor der Jakobikirche marschierte. Und mein Bruder musste ja dann spielen, wenn sie heirateten. Bei Kriegsende war ich 10 Jahre alt. Und ich war natürlich genauso ein Junge wie alle anderen. Ich hatte wollte furchtbar gern Fußball spielen, hatte aber natürlich keine Schuhe, keine Töppen, nicht? Also klar, gab es nicht. Es gab auch gar nichts. Es war furchtbar, es war schrecklich. Das Einzige, was wir hatten, war eigentlich das, was wir im Kopf hatten bis dahin. Und ich hatte ja schon eine Menge wirklich erlebt als junger Typ. Und wir hatten etwas anderes, wir hatten ein Klavier. Naja, ich hatte natürlich Klavierunterricht dann bekommen, ist klar. Klavierunterricht hatte ich auch schon als 4-5-Jähriger in Stettin gehabt, sicher. Aber also, da war ich eigentlich schon mehr am Fußballspiel interessiert. Ich glaube, 5-6 war ich kann es nicht mehr genau sagen. Und das war eigentlich nicht die Sache, die, ich hörte natürlich jeden Tag meinen Bruder üben. Und das ist eine Erfahrung, die mir heute so wertvoll ist, wie ein, ich möchte sagen, wie ein Geschenk aus frühester Kindheit. Im Finanzjargon würde man sagen, da wurde ein Stück Gold niedergelegt, das unglaubliche Zinsen erbrachte, obwohl ich das gar nicht wusste natürlich. Ich hörte jeden Tag die schönste Musik, die herrlichste Musik der Wiener Klassik. Ich werde es nie vergessen, ich gab eine ganze Reihe von Melodien später, obwohl ich sie nie gespielt hatte. Die Sachen, die mein Bruder geübt hatte, konnte ich dann teilweise, also in Fragmenten, nachher spielen. Ich wusste es einfach, ich hatte es gelernt, ohne es zu wissen. Und ich habe mich auch gar nicht vorrangig dafür interessiert. Na gut, in Berlin war es dann so, ich kriegte dann Unterricht im Sternschen Konservatorium. Naja, und da gab es dann doch eine sehr interessante Wendung. Mein Bruder war Soldat gewesen, war in Wien, hat die letzten Tage dann in Wien zugebracht, Kapitulation, und hat dort auf der Musikhochschule weiter sein Studium fortgesetzt. Und aus dieser Generation sind einige der größten Pianisten auch hervorgegangen. Zu gleicher Zeit Brendel, hat er studiert, Gulda, Badura Skoda. Also es sind eine große Anzahl von nachher sehr bedeutenden Pianisten haben dort studiert. Eines Tages gab es ein für mich wirklich einschneidendes Erlebnis, da kam nämlich Friedrich Gulda nach Berlin. Man muss dazu sagen, der hat als 17-Jähriger bereits den großen Preis in Genf gewonnen. Ein Mann von einer unglaublichen frühen Entwicklung, ein Mann, der eigentlich mit dem Klavier an den Händen geboren wurde, kann man sich vorstellen. Der kam also nach Berlin, spielte ein Konzert in der Musikhochschule. Es war ganz interessant zu dem Zeitpunkt, ich sagte ja schon, es war immer furchtbar kalt. Da haben die Leute, damit der Saal geheizt werden konnte, als Eintritt ein Brikett mitgebracht. Also wie gesagt, das war so eine von diesen Erlebnissen. Aber Gulda kam und spielte. Und er spielte so unglaublich. Das heißt einfach, die Berliner, man kann wirklich sagen, waren schockiert. Sie hatten so etwas noch nicht erlebt. Das war ein ungeheures Konzert. Dieses Konzert war ein Beethoven-Konzert. Es war eine solche Sensation. Es gab Kritiken, die, wie man sie gar nicht nur erträumen kann. Aber Gulda als Freund meines Bruders kam dann zu uns natürlich nach dem Konzert. Noch im Frack, und das ist diese Geschichte, die ich auch schon oft erzählt habe, weil sie mein Leben dann so betroffen hat. Er kam also zu uns rein, in seiner coolen Art, so sehr locker, ging ans Klavier und spielte. Oh, bab, shabam, a kluge map, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ich sage, was ist das? Der singt und spielt. Ist der verrückt geworden? Ist der wahnsinnig geworden? Der macht etwas. Das geht doch nicht. Was hat das mit dem Herrn Beethoven zu tun? Was ist das für? Der ist verrückt geworden, der Mann. Es gab ein Jazzlokal in Berlin, das hieß die Badewanne mit dem Johannes Radiske Quintett. Da waren wir natürlich des Öfteren, weil Gulda ja natürlich hochinteressiert war in seiner Verrücktheit, sage ich immer wieder. Wer ist nicht verrückt, wer sich seinem solchen Beruf zuwendet, sich mit Jazz zu beschäftigen, obwohl er mittlerweile ein weltberühmter Konzertpianist war. Und ich hörte zum ersten Mal in meinem Leben das, was wir jetzt alle mit dem Begriff Jazz benennen. Na gut, also Jazz, das war wie ein Widerhaken in meinem Körper verblieben. Und es hat sich dann eigentlich als der Beginn einer großen Freundschaft gezeigt, einer großen Freundschaft mit einer Musik, die mir bis dahin nicht bekannt gewesen war. Na jedenfalls, das waren also diese Erlebnisse in Berlin. Denn mein Vater, wir zogen um, mein Vater musste nach Düsseldorf. Dort war eine neue Situation, eine spannende, lustige, verrückte, Nämlich, mich hatte das so gepackt mit dem Jazz, dass ich natürlich versuchte, das weiterzuführen. Es gab dort einen Club, der hieß Hot Club Düsseldorf. Und natürlich hatte ich sowieso gestöbert. Und naja, wie ein junger Mann, 16 Jahre war ich dann schon, der kriegt das dann doch irgendwie raus. Dieser Club, also da traf man sich. Jeder hatte so ein kleines Köfferchen mit Schellackplatten da unterm Arm. Warum? Ja, das lag daran, dass ein armes Völkchen waren wir damals. Die Schallplatten, das waren Unikate von höchstem Wert. Kein Mensch besaß da eine Sammlung, wie man sie sich heute vorstellen kann. Einer legte dann auf und weihevolle Stille und einer erzählt dann etwas über Big Spiderbecker, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Und ich erzählte was über Dizzy Gillespie, der mir so imponiert hatte, weil er so wunderbar Trompete spielen konnte. Andermal erzählte ich wohl auch etwas über Oscar Peterson, weil ich ja so furchtbar gern so spielen wollte wie der, nicht? Klar. Ja, und man kann es aus heutiger Sicht völlig absurd wieder, man kann es gar nicht vorstellen, dass in diesen Pioniertagen, dass da junge Leute sich treffen, Schellackplatten auflegen, weihevoll zuhören und dann sehr glücklich nach Hause gehen, weil sie nun eine Menge Musik hören konnten, die sie selbst nicht besaßen. Nicht? Und da lief mir dann einer über den Weg, auch ein junger Typ, und der sprach mich an und sagt, hör mal, ist doch klasse, nicht? Macht doch Spaß. Wofür interessierst du dich? Sprach mal miteinander. Und das war der Klaus Doldinger, mit dem ich mich da dann sehr schnell befreundete, weil wir beide verrückt waren auf Jazz. Wir waren Outsider, kann man nur sagen, Outlaws, die sich da durch einen reinen Zufall trafen. Und ja, da verbrachten wir einen großen Teil unserer Zeit zusammen, fuhren mit dem Fahrrad durch die Gegend, pfiffen Akkorde von Dizzy Gillespie oder was weiß ich. Ja, und musizierten dann natürlich dann auch ein bisschen zusammen. Allerdings war ich in Düsseldorf natürlich schon am Robert-Schumann-Konservatorium, habe da also richtig seriös, wie man so sagt, Klavier weitergemacht, richtig studiert. Und ja, als 18-Jähriger überlegt man sich schon, was stellst du an? Es ging jetzt auf das Abitur zu und irgendwann musste man einen Beruf erleben. Interessanterweise hatte sich da aber schon gezeigt, dass ich so, es war wie ein Trieb, der dahin zog in diese Richtung Musik. Aber ich dachte natürlich auch, weil die Eltern sagen, hör mal zu, das berühmte Dirigenten sind auch Medizin studiert oder nicht. Schau doch mal zu. Dann. Na gut, ich habe mich dann, als es dann soweit war, tatsächlich dafür entschieden. Ich habe also Psychologie, Musikwissenschaft und auch Philosophie studiert mit dem Überlegen, ob ich nun wirklich Mediziner werden soll oder nicht. Aber zuvor war etwas passiert. Ich hatte nämlich mit Doldinger übrigens zusammen, der auch eine Band gegründet hatte, in Düsseldorf, auf dem ersten Amateurfestival gewann ich den Preis als bester Pianist. Und der Klaus, Saxophon. Und das war schon irgendwie ganz toll. Fühlte man sich sehr vornehm und dachte, boah, nicht? Also, würde man sagen heute. Zugleich aber gab es noch einen anderen Preis, der ausgeschrieben war über die ganzen Tabubetriebe. Das war damals eine Kette von Nachtlokal. Und da hatte ich mich also dann auch, da ich da schon mal da war, warum soll ich nie auch spielen, hatte ich also von Staffel zu Staffel, heute würde man sagen, das ist sowas wie Deutschland sucht den Superstar, aber es war andere Musik doch irgendwie, ich weiß nicht. War im Prinzip war es so, dass man über verschiedene Stufen gewinnen sollte. Und siehe da, ich habe also dann den ersten Preis tatsächlich gewonnen. Dieser Preis bestand darin, dass ich eine Schallplatte aufnehmen durfte bei Elektrola. Das war für damalige Verhältnisse, also unglaublich. Die habe ich dann noch aufgenommen und auf der einen Seite war dann Bumble Boogie und auf der anderen Seite Ingfrieds Boogie, weil ich das ja da war, so eine erfolgreiche Geschichte. Gut. In meinem Fall war es dann so, dass ich doch sehr zauderte, soll ich das mit dem Studium weitermachen oder nicht? Und der Trieb, ich kann es nur als einen Trieb bezeichnen, der war so stark geworden, dass ich gesagt habe, na gut, es ist ganz egal, wie es läuft. Auf alle Fälle weiß ich jetzt, dass ich Musiker werden muss. Das ist der einzige Weg für mich. Es gab doch so schöne Dinge. Musik, schon die Vokale. Musik, herrlich. Als ich eines Abends in dem Bohème spielte, Da kam ein holländischer Musiker auf mich zu und sagte, Herr Hoffmann, haben Sie nicht Lust, sich meiner Band anzuschließen? Ich spiele bei den Amerikanern, aber ich sage Ihnen das gleich, wir spielen halb und halb Jazz und auch amerikanische Musik für die Soldaten. Haben Sie nicht Lust, mitzukommen? Ich kann Ihnen 550 Mark im Monat garantieren. Da sage ich, oh, das ist ja toll. Ja, na gut, außerdem, mache ich einfach mal. Da rief mich Klaus an, sagt, hör mal, hast du nicht Lust? Ich komme mal rüber, ich besuche euch mal. Da hat die Band da gespielt. Kam er also rüber, sagt, du, ich habe Lust, wir haben das so gut gespielt damals, hast du nicht Lust, ich möchte gerne Band mal machen und hast du nicht Lust, da mitzumachen? Also, ja, dann gucken wir doch mal, dann können wir zusammen musizieren. Und ich kam also zurück nach Köln und dort haben wir dann uns mit ein paar Freunden, die ich auch noch anschleppte, und dann spielten wir, und wie es damals so war, spielten wir halt eigentlich für die Reisekosten, die ersten Jobs. Ne? War aber nicht schlimm, macht ja Spaß, nicht? Und wir konnten unsere Musik spielen. Selbstverständlich waren wir da bereit, eigentlich alles zu investieren, was wir hatten für die Musik. Natürlich, klar. Klaus genauso wie ich, das war ja eine Freundschaft, die dann ein Leben gedauert hat, nicht? Das war eigentlich dann auch der Beginn dieses Quartetts mit Klaus, wo wir doch eine ganz neue Geschichte in Deutschland auftaten. Das war das Klaus-Doldinger Quartett. Parallel hatte sich ja eine Schallplattenwelt entwickelt, eine Radio-Fernsehwelt. Es gab Jobs an ganz anderen Stellen, die man vorher nie erwartet hätte. Es war Werbung, Industriefilme wollten Musik haben, drehten bei mir. Es gab also ganz viele Möglichkeiten schon. Und es gab einen Kontakt zum Westdeutschen Rundfunk. Irgendwie durch einen Zufall hatte ich da wohl eine Sendung betreut musikalisch. Und der Herr Müntefering, der Mausmann, hatte mich gehört und sprach mich an. Und da entstanden dann die Lieder, die Minutenlieder mit Bill Ramsey. Das war eine ganz neue Geschichte für Kinder. Ich hatte natürlich Kinder, was war Kindermusik? Früher war für mich halt alle meine Entchen, lalalala, sowas, ne? Ja, und warum soll man denn nicht entsprechend der Situation im Umfeld aller Menschen, die sich ja verändert hat, heute war es ja dann plötzlich so, dass da Jazzmusiker in der Gegend herumschwirrten und Musik im Hörfunk und im Fernsehen erklang, die mit den Entchen ja gar nichts mehr zu tun hatten zunächst mal. Also sollte man Kinderprogramm in dieser altbackenen Spießchenweise noch weiterführen. Und so schrieben wir, und ein Freund von mir, der Karl-Heinz Freinig, ein Textautor, der übrigens dann auch der Librettist meiner ersten Phantom der Oper geworden ist, der schrieb eine Reihe von Liedern, der Auspuff stinkt, der Auspuff kracht oder was weiß ich, solche Geschichten, und der Bill Ramsey hat das gesungen und ich habe dazu eine Jazz- oder Rockmusik geschrieben. Und das war ein Knaller, die waren also alle, das ist ja unglaublich, was ist denn das, was machen die denn da, nicht? Verrücktes Zeug. Das war eigentlich der Aufhänger gewesen und da habe ich dann ziemlich viel geschrieben für die Sendung mit der Maus, auch alle möglichen Spielfilme, habe sehr verrückte Musiken gemacht, Band rückwärts laufen lassen und dazu improvisiert, solche Sachen. Es war alles eine Zeit, wo man auch vieles noch machen konnte. Und das wiederum hörte ein anderer Redakteur, Spinnratz, leider schon gestorben. Und dann habe ich dann plötzlich Fernsehshows begleitet mit meinen Arrangements. Verschiedene Künstler, die mit großen Arrangements, damals gab es die Band Kurt Edelhagen, da habe ich dann viele Stücke mit dieser Band geschrieben, aber immer mit die Rhythmusgruppe war natürlich meine eigene Band, die dann spielte mit den Blechbläsern, weil diese Band, eben die junge Band, die ich damals hatte, war mehr informiert über Rockrhythmen. Das knallte dann mit dem Big Band natürlich sehr gut. Also das war die Situation, es war eigentlich sehr gut, sehr günstig sah es aus, das Geld kam tatsächlich herein. Und ich war sehr fleißig und nahm jeden Job an. Und es machte mir sehr viel Spaß, eben zum ersten Mal Bild und Ton vereinigt zu betreuen. Also ich machte mir sehr viel Gedanken darüber, dass eigentlich eine neue Kunstrichtung entstanden ist. Nämlich das, was man nennen könnte Bild-Ton-Kunst. das es in der Form ja nicht gab. Mich hat mich sehr interessiert. Ich habe damals auch einen Jazzfilm gemacht, der leider verloren gegangen ist. Der Film hieß Ein Verräter namens Hoffmann. Und ich habe auch für viele englische Rockmusiker die Orgelsoli gespielt, weiß kein Mensch. Und da meldete sich ein Chefredakteur aus Hamburg und sagte, wir wollen hier die Sesamstraße machen. Sie sind ja als Spezialist für Kinderprogramm, also als modernes Kinderprogramm, Rock und Jazz, hier ein Begriff bei uns. Und wir wollten uns fragen, ob Sie Lust haben, zunächst einmal einen Vorspann zu schreiben. Da dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und dann wollten Sie aber unbedingt ein Lied haben und schickten mir einen Text und noch einen Text und noch einen Text. Und ich sagte, hört mal, also liebe Freunde, das ist für Kinder, wenn ich habe mich ja nun mittlerweile mit den Kindern wirklich beschäftigt. Ich weiß also, was geht oder was nicht geht und habe mir sehr viel Gedanken gemacht, obwohl es nicht unbedingt mein Hauptarbeitsfeld vorher war. Vorher waren es ja ganz andere Dinge, eher für sehr Erwachsene, nicht? Also ich weiß schon Bescheid, ich bitte Sie, also schickt mir noch was anderes. Das ist also, irgendwie geht das so nicht. Das ist Heidegger-Deutsch für Kinder. Dann schickten Sie tatsächlich dieses eine Ding, der, die, das. Und ich sagte, that's it. Das ist es natürlich. Was ist für Kinder? Was brauchen wir? Einen prägnanten Refrain. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und dann begann also eine seltsame neue Welt für mich, weil ich dann auch beauftragt wurde, die ersten 120 Folgen musikalisch zu betreuen. Das war für damalige Zeit schon 120 Folgen, habe die Ehre. Viel Zeug. Diese Sache, die ja wohl jeder kennt. Das kennt dann jeder. Und das ist bis heute dann immer, bin ich der Ansprechpartner. Ach, das ist doch, ja, hast du das geschrieben? Haben Sie das geschrieben? Jazz in der Sesamstraße und bei der Maus. Der Musiker Ingfried Hoffmann, heute bei WDR 5 in der Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Monika Salchert, Redaktion Mark vom Hofe. In einer Woche ein Rebell der ersten Stunde, einer der frühesten Aktivisten in der Anti-Atomkraft-Bewegung, der bis heute seinen zivilen Ungehorsam auslebt. Wolfgang Sternstein. Kommenden Sonntag, wie gewohnt, 7.05 Uhr und 19.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.